Durch die Straßen Berlins irrend versucht Harry Domella, frisch aus 14-tägiger Haft wegen Diebstahl einiger Silberlöffel entlassen, einen Platz für die Nacht zu finden. Die Zeiten sind wirr. Es ist die Epoche, die mancher als die goldenen Zwanziger bezeichnet. Für die meisten trifft das allerdings nicht zu. Ihre Tage sind aus Blei. Harry Domella gewöhnt sich nur langsam an das harte, entbehrungsreiche Leben eines Almosenempfängers. Nur langsam auch lernt er, sich in der Welt des Bettelvolks zurechtzufinden. Es gibt darin nicht weniger Hierarchien, Rituale, Regeln und Gesetze als in jeder anderen Gesellschaftsschicht. Doch er will sie nicht lernen, denn er gehört nicht hierher. Und doch hat er keine Wahl. Was ihn von der Erlösung aus dieser als unwürdig und demütigend empfundenen Existenz trennt, ist ein Papier, das Auskunft gibt, er sei ein Deutscher, mit der Erlaubnis zu arbeiten. Doch ein Pass ist nicht zu bekommen. Das Schicksal jagt ihn stattdessen durch eine Odyssee aus obdachlosen Asylen, Heilsarmee-Unterkünften und Warteseelen. Nirgends lässt es sich auf Dauer aushalten. Zu viel Elend, zu viel Gewalt, zu viel Hass und Härte. Neue Hoffnung schöpft er erst, als er von einer Einrichtung erfährt, die Flüchtlingen aus den Ostgebieten Hilfe anbietet. Denn genau das ist er, ein Flüchtling aus dem Osten. Es ist ein langer Fußmarsch durch einen trüben, nasskalten Herbsttag, der ihn vor die Pforte des Baltischen Vertrauensrates bringt. Der Leiter der Anlaufstelle, Baron von Laudon, empfängt ihn unfreundlich und teilt bereits nach wenigen Augenblicken mit, dass er nicht helfen kann. Außer mit ein paar Ratschlägen, die Harry sofort als wertlos erkennt. Dann gibt der Baron zu verstehen, er könne sich ihm nicht länger widmen. Zu viel zu tun. Jede Menge Edelleute aus den Ostgebieten, die es hier in Berlin wirklich nicht leicht haben. Ihnen zu helfen, sei seine erste Pflicht. Harry hingegen sei ja ein junger, gesunder Mann, also bestens geeignet, sich eine Arbeit zu suchen. Deprimiert und von Hunger geplagt, sitzt er später wieder im Wartesaal des Anhalter Bahnhofs. Was soll er nur anfangen? Wie sich aus der drückenden Not befreien? Er weiß es nicht. Allein die Müdigkeit stoppt sein Gedankenkarussell aus Verzweiflung, Not und Ratlosigkeit. Hinwegdämmernd nimmt er noch wahr, wie jemand auf der gegenüberliegenden Seite des Tisches Platz nimmt, ein kleines Paket darauf stellt, Brot und Wurst daraus hervornimmt und zu essen beginnt, während der Kellner eine Tasse duftenden Kaffee vor ihn hinstellt. Ein hoffnungsvoller Gedanke vertreibt Harrys Müdigkeit. Vielleicht lässt der Mann etwas von den Köstlichkeiten liegen. Während er zu träumen beginnt, sich wieder einmal satt essen zu können, schiebt der Fremde Brot und Wurst zu ihm hinüber und gibt ihm mit einem Kopfnicken zu verstehen, er möge sich bedienen. Harry ist überrascht und verlegen. Der Fremde sagt, er solle ruhig zugreifen. Man sehe gleich, dass er noch neu ist, auf Platte, also als Obdachloser sein Dasein zu fristen versucht. Der Fremde selbst erweckt nicht den Eindruck, zum Heer der Arbeits- und Mittellosen zu gehören. Im Gegenteil. Er ist gut gekleidet, hat feine Gesichtszüge, gepflegte Hände und Fingernägel. Doch misstrauisch wird Harry nicht. Zu freundlich und vertrauenswürdig erscheint ihm dieser Mann, der ihm im Anschluss an die Mahlzeit eine Zigarette anbietet und sich mit dem Namen Wolf vorstellt. Mehr tut nicht zur Sache. Als die Zigarette feierlich gepafft ist, schlägt er vor, den Wartesaal zu verlassen. Die allabendliche Razzia der Polizei könne nicht mehr lange auf sich warten lassen. Wolf lenkt seine Schritte in Richtung Museum. Es hat noch gut eine Stunde geöffnet. Harry ist verwundert und erfährt, dass Museen gute Orte für einen wie ihn sind. Man kann dort viel lernen, Menschen beobachten und dem Elend der Straße eine Zeit lang entkommen. Außerdem ist es warm und niemand nimmt Anstoß oder jagt einen weg. In den folgenden Tagen und Wochen eröffnet der neue Freund Harry eine Reihe von Perspektiven, wie er seine Tage sinnvoll gestalten kann. Und so weiß er bald, dass sein Leben am Rande der Gesellschaft doch nicht gar so entsetzlich ist, wie er bisher gedacht hat. Bis auf die Nächte, in denen er nach wie vor nicht weiß, wohin. Wolf hingegen scheint gelegentlich über Möglichkeiten zu verfügen, sich warm und trocken zu betten. Er muss auch über Möglichkeiten verfügen, sich zu pflegen und seine Kleidung regelmäßig zu reinigen, denn er ist stets tadellos gekleidet und proper. Mehr als ungewöhnlich für einen Obdachlosen. Und doch ist er einer. Es dauert eine Zeit, bis Harry sein Geheimnis gelüftet hat. Wolf ist ein Adliger mit entsprechender Bildung, Attitüde und Haltung. Von seiner Familie verstoßen und von der Armee geschasst, ist er seiner Ehre beraubt, damit von den finanziellen Quellen abgeschnitten, über die ein Mitglied seines Standes gewöhnlich verfügt. So bleibt auch ihm nur das Leben am unteren Ende der Gesellschaft. Doch er begegnet diesem Schicksal so ganz anders als alle um ihn herum. Harry begreift den Unterschied zwischen einem obdachlosen Reichsfremden und einem obdachlosen Aristokraten schnell. Sein Freund, der heruntergekommene Baron, weiß immer einen Ausweg und gerät so gut wie nie in Verzweiflung. Sein Äußeres sorgt dafür, dass man ihm nicht respektlos entgegentritt. Und sollte es doch einmal vorkommen, ist er wortgewandt genug, sich umgehend Respekt zu verschaffen. Harry geht in die Lehre. Neben der Aneignung von Sprache und Haltung aus den Kreisen seines Freundes beginnt er unverzüglich auch seine Kleidung in Ordnung zu halten und manchen Tag im Museum oder der Bibliothek zu verbringen. Je mehr er weiß, desto besser. Man kann ja nie wissen, wozu es einmal gut sein wird. Im Laufe der intensiver werdenden Freundschaft bleibt Harry nicht verborgen, dass Wolf Kokainist ist. Ein teures Vergnügen, das finanziert sein will. Wie der Freund Geld für das weiße Pulver aufbringt, weiß Harry nicht. Doch die Droge steht regelmäßig zur Verfügung. Harry betrachtet die Sucht mit Sorge. Allzu selbstzerstörerisch empfindet er den ständigen Wechsel zwischen rauschhafter Hochstimmung und tiefer Niedergeschlagenheit, der das Gefühlsleben seines Freundes unablässig durchwühlt. Die Redseligkeit hingegen, die das Kokain auslöst, weiß er durchaus zu schätzen. Stundenlang lauscht er den spannenden, unterhaltsamen, mit viel Humor erzählten Geschichten aus einer Zeit, in der Wolf seine Tage noch auf der anderen Seite des Lebens verbrachte. Als man mit Reiten, Jagen, Reisen, Feiern, Spielen, Plaudern seine Zeit verbrachte. In feinster Kleidung, bei besten Speisen, edelsten Tropfen, schönsten Frauen, in bester Gesellschaft. Und selbstverständlich weiß Wolf auch ausdauernd von den unbegrenzt scheinenden Verflechtungen der feinen Gesellschaft zu berichten. Wer mit wem verwandt und verschwägert, verkracht, verfädet, verfeindet ist. Auch wer welchen Regimentern, Korps und Garden vorsteht und wer ein General, ein Leutnant, ein Major oder ein Oberst ist oder war. Der Adel kennt den Adel, durch und durch. Diese Kenntnisse sind eines seiner wirksamsten Instrumente, unter sich zu bleiben. Für Harry sind diese Erzählungen von großem Zauber. Nicht selten träumt er sich dort hinein und vermag sich nur zu gut vorzustellen, ebenfalls so zu leben. Der Freund hingegen will nicht dorthin zurück. Er findet nur verächtliche Worte für seinesgleichen. »Pöbel der höheren Stände«, nennt er ihn. »Durchsetzt und verseucht von selbstherrlichen Fettwänsten und hysterischen Machtweibern.« »Mag schon sein«, denkt Harry, »aber sie leben doch um so vieles angenehmer als wir.« Eines Abends, die beiden treffen sich mittlerweile fast täglich, erscheint Wolf nicht am verabredeten Ort. Harry wartet stundenlang. Dann begibt er sich auf die Suche, fragt an einschlägigen Orten. Niemand hat ihn gesehen. Auch am nächsten Tag nichts. Wolf bleibt verschwunden. Erst 2 Wochen später kommt heraus, dass der Fähnrich, wie er auch genannt wird, verschütt gegangen ist. Die Polizei hat ihn bei einem Einbruch erwischt. Ein schwerer Schlag für Harry. Sein Freund wird unausweichlich für mehrere Jahre im Kittchen verschwinden. Obwohl Harry sich mittlerweile ganz gut alleine zurechtfindet, kann er den Verlust kaum verwinden. Die Gespräche, das geteilte Leid und die vielen guten Stunden mit Wolf waren das Beste, was er in seinem jungen Leben bisher erfahren hat. Echte Gemeinschaft, echter Zusammenhalt, echte Freundschaft. Nun bleibt ihm nichts, als wieder allein durch die Straßen zu ziehen. Doch es ist anders als früher. Er geht jetzt gut gekleidet und sein Auftreten ist das eines gebildeten jungen Mannes. Diese Lektion hat er von Wolf für sein Leben gelernt.